Darf man sagen, dass die Kinder nerven? Darf man schlipslos aufs Familienfest? Darf man Tante Drudes Kunst verwerfen? Darf ein Veggie, um nichts wegzuwerfen, knabbern einen fetten Eisbeinrest? So klug fragen Kaufmann und Friseuse, das ist es, worum die Welt sich dreht. Darf man? Ist es gut oder doch böse? Er Müller hält in der Zeitung Lese und man hofft und spricht ein Bittgebet. Darf man über rote Ampeln gehen, wenn der Zug fährt und die Zeit verrinnt? Keineswegs, denn schnell ist es geschehen, schließlich geht man oben nur auf 10, dass man fällt, natürlich auf ein Kind. Darf man Penner aus dem Bahnhof jagen? Ja, er ist doch öffentlicher Raum. Doch es bleibt ein leises Unbehagen, darf man denn zu Menschen Penner sagen? Nein, denn ohne Achtung geht es kaum. Darf man mangels Geld für eine Reise Karten schicken, Gruß aus Sansibar? Darf man, wenn zu arm für Biopreise, Fleisch verzehren? Nö. Und vom Kakao, durch den sie einen ziehen, trinken? Klar. Unser Doktor hegt Gewissensmaden und erteilt schon jahrelang Absolution. Selten spricht er nur von Schurkenstaaten, darf man seinen Lebenstraum verraten, er in der Weltethikkommission. Darf man alte Panzer ausrangieren oder wäre das ein Umweltgau? Darf man auf Raketen Hate Speech schmieren? Darf man einen schönen Weltkrieg führen, wenn so Zeit fehlt für die Ehefrau?